Atenção, vai começar Dance Italo. sehen und irgendwie bist du mein Typ. Ich steh auf so ne Frau wie dich und weiß, was jetzt geschieht. Dein Blick hat mich schon längst gefesselt. Du kannst bestimmt kein Engel sein. Dein Freund, der ist grad abgehauen. Doch du bist nicht allein. Warum denn nicht? Warum nicht gleich? Alles kann passieren, es war niemals so leicht. Es fängt doch grad erst an, dich irgendwann. Und du bist schuld daran. Warum denn nicht? Warum nicht gleich? Alles kann passieren, es war niemals so leicht. Es fängt doch grad erst an, dich irgendwann. Mit dem schönen Gesicht, Mädchen. zerstöre, erlebe Sehnsucht, Liebe, Wut. Für dich geh ich durch die Hölle, entfliehe so der Einsamkeit. Denn wo Gefühle nicht mehr schweigen, kann das ein neuer Anfang sein. dass niemand weiß. Ganz heimlich zahle ich gern den Preis. Schreib dir per E-Mail dick und fett. Ich find dich richtig Internet. Noch oft denk ich dran, wie alles begann. Im Handumdrehen, was um mich geschehen. Die Alltäglichkeit kam dann mit der Zeit. So kann's uns halt im Leben ergehen. Muss ich heute hier mal raus, greif ich zur Computermaus. Und mit nem kurzen Doppelklick bin ich zurück. Dann mach ich dies und das mal eben, an jedem Tag in meinem Leben. Ich steh zu ihr, steh meinem Mann und denk daran. Mich lang warten, denn du kommst ja niemals an. Kopf oder Zahl, du hast die Wahl, zieh dir das Buch. Ich seh den Sternenhimmel, Sternenhimmel. ich euch alle singen hören. Ich wehr mich nicht, es war die schönste, längste Nacht. beide tranken süßen roten Wein, als zwei Herzen sich im siebten Himmel trafen. Da spürt ich, du wirst meine Sehnsucht sein. Wir wüssten uns, der Traum ging nie vorüber. Doch bald schon kam der Abschied für uns zwei. Jetzt sitz ich hier allein, mit Tränen tief in mir. Doch im nächsten Jahr komm ich zurück zu dir. Wenn Buzukis leise war, schön es mit uns war. Der Sommerwind weht auf den grünen Hügel, am Meer und wo die weißen Mühlen stehen. Dort sagte ich goodbye, my love, ich bleib dir treu. Im nächsten Jahr, da gibt's ein Wiedersehen. Wenn Buzukis leise war, und wenn's brennt, ist er da, Captain Horn.